24. April sollt ihr Volksgenossen darüber entscheiden, ob der im November 1918 entstandene Volksstaat Preußen, Staat, der keine Privatarmeen zählt, der Verfassung und Gesetze von keiner Seite anpassen lässt, auch in Zukunft ein Staat sein soll, in dem Demokratie und Republik nicht Worte ohne Inhalt sind. Wollt ihr, dass die umstürzlichen Pläne der Nationalsozialisten, die bisher an der Disziplin der Massen gescheitert sind, durch die Ergebnisse des 24. April zur Wirklichkeit werden?